Veränderung der Erdoberfläche. Mit weitem Abstand an der Spitze steht die Nutzung von Land. Der Mensch hat die Erdoberfläche im vergangenen Jahrtausend stark modifiziert. Landwirtschaftliche Flächen wuchsen, Wälder schwanden, Flächen wurden versiegelt. Es entstanden Häuser, Straßen, Brücken, Eisenbahnschienen und Fabriken. Die menschlichen Eingriffe sind unübersehbar. Wie stark, das hat unlängst selbst Forschende vom Karlsruher Institut für Technologie überrascht. Sie haben einen hoch aufgelösten Kartensatz namens HILDA, Historic Land Dynamics Assessment, entwickelt, der mit Satellitendaten und Landnutzungsstatistiken globale Veränderungen zwischen 1960 und 2019 rekonstruierte. Das Ergebnis? In nur 6 Jahrzehnten wurde fast ein Drittel der globalen Landfläche auf irgendeine Weise verändert. Der Wert war damit nach Angaben aus Karlsruhe etwa 4-mal so hoch, wie langfristige Analysen bis dahin angenommen hatten. Auch das ist wieder ein Hinweis auf die große Beschleunigung, die seit den 1950er Jahren eingesetzt hat. Zwar verläuft die Entwicklung global betrachtet nicht überall gleich. Im Norden scheint sie seit etwa 2006 gestoppt. Im globalen Süden hat sie sich dafür auch in dieser Zeit weiter beschleunigt. Insgesamt ist der Trend allerdings klar und deutlich. Natürliche Lebensräume gehen verloren. Die Hauptursache hierfür ist die Landwirtschaft. Zwischen 1963 und 2005 nahm die weltweite Anbaufläche für Nahrungsmittel um etwa 270 Millionen Hektar zu. Das entspricht etwa 8-mal der Fläche Deutschlands. Diesen Wandel in der Landnutzung erleben wir vor allem in den Tropen, ausgerechnet da, wo die Lebensräume mit der höchsten Artenvielfalt zu finden sind. Von der Klimawirkung als CO2-Speicher ganz zu schweigen. Hier gehen natürliche Ökosysteme im Moment besonders stark verloren. Durch das Abholzen von Wäldern, für die Rinderhaltung oder den Anbau von Soja, wie häufig in Lateinamerika, oder für Palmölplantagen, wie vielfach in Südostasien.